Der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Donglus nach hielt am 18. Mai vor dem Rathaus der Stadt Daejeon die Direktion Daejeon des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni eine Pressekonferenz ab und kritisierte darin die USA und die südkoreanische Regierung, die am 22. August die gemeinsame Militärübung Ulti Freedom Guardian beginnen und somit die Kriegsgefahr auf der Korean-Halbinsel verschärfen wollen.